schnell ein rauschend Wasser schießt, so geht, die Stunden eilen, wie sich die Tropfen plötzlich teilten, wenn alles in den Abgrund schießt. So schnell rauschend Wasser schießt. Oh.